Prost, meine Damen und Herren. Ich beginne mit der zweiten Flasche Steinegger. Der Arme, die armen Güllner. Sie wurden von der Frau Zaranassian immer mehr umsponnen. Umsponnen. Wir waren blind damals. Und immer noch ahnungslos, als wir der alten Dame im Wirtshaus zum goldenen Apostel den festlichen Empfang bereiteten. Gnädige Frau, meine lieben Güllener, es sind jetzt 45 Jahre her, dass Sie unser Städtchen verlassen haben. Doch haben wir Sie, gnädige Frau, unsere Kleri nie vergessen. Schon damals spürte jeder den Zauber Ihrer Persönlichkeit, ahnte den kommenden Aufstieg zu der schwindelnden Höhe der Menschheit. Unvergessen sind Sie geblieben, in der Tat, unvergessen. Ihre Leistung in der Schule wird noch jetzt von der Lehrerschaft als Vorbild hingestellt. Waren Sie doch besonders im wichtigsten Fach erstaunlich, in der Pflanzen- und Tierkunde, als Ausdruck Ihres Mitgefühls zu allem kreatürlichen Schutzbedürftigen. Ihre Gerechtigkeitsliebe und Ihr Sinn für Wohltätigkeit erregte schon damals die Bewunderung weiter Kreise. Hatte doch unsere Kleri, einer armen alten Witwe Nahrung verschafft, indem sie mit ihrem mühsam bei Nachbarn verdienten Taschengeld Kartoffeln kauft. Und sie so vor dem Hungertode bewahrte. Um nur eine ihrer zahllosen, barmherzigen Handlungen zu erwähnen. Gnädige Frau, liebe Güllner, die zarten Keime so erfreulicher Anlagen haben sich denn nun kräftig entwickelt. Aus dem rotgelockten Wildfang wurde eine Dame, die die Welt mit ihrer Wohltätigkeit überschüttet. Man denke nur an ihre Sozialwerke, an ihre Müttersanatorien und Suppenanstalten, an ihre Künstlerhilfe und Kinderkrippen. Und so möchte ich der nun Heimgefundenen zurufen, sie lebe hoch! Hoch! Hoch! Hoch! Hoch! Hoch! Bürgermeister Güllener, eure selbstlose Freude über meinen Besuch rührt mich. Ich war zwar ein etwas anderes Kind, als ich nun in der Rede des Bürgermeisters vorkomme. In der Schule wurde ich geprügelt und die Kartoffeln für die Witwe Boll habe ich gestohlen. Nicht, um die alte Kupplerin vor dem Hungertode zu bewahren, sondern um mit Ill einmal in einem Bett zu liegen, wo es bequemer war als im Konradsweiler Wald oder in der Peterschen Scheune. Um jedoch meinen Beitrag an eure Freude zu leisten, will ich gleich erklären, dass ich bereit bin, der Stadt Güllen 1 Milliarde zu schenken. 500 Millionen der Stadt und 500 Millionen verteilt auf jede Familie. 1 Milliarde? Nein! 1 Milliarde! Unter einer Bedingung! Unter einer Bedingung. Die Clara! Goldig, wunderbar, zum Kugeln, voll und ganz. Mein Zauberhexchen. Unter einer Bedingung haben, gnädige Frau, gesagt? Ich will die Bedingung nennen. Ich gebe euch 1 Milliarde und kaufe mir dafür die Gerechtigkeit. Wie ist dies zu verstehen, gnädige Frau? Wie ich es sagte. Die Gerechtigkeit kann man doch nicht kaufen. Man kann alles kaufen. Ich verstehe immer noch nicht. Tritt vor, Bobby, und nimm die Brille ab. Ich weiß nicht, ob mich noch jemand von euch erkennt. Der Oberrichter Hofer. Richtig. Ich war vor 45 Jahren Oberrichter in Güllen, bis mir vor nunmehr 25 Jahren Frau Zachanassian das Angebot machte, als Butler in ihre Dienste zu treten. Ich habe angenommen, eine für einen Akademiker vielleicht etwas seltsame Karriere, doch die angebotene Besoldung war derart fantastisch. Komm zum Fall, Bobby. Wie ihr vernommen habt, bietet Frau Clara Zachanassian 1 Milliarde und will dafür Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, Frau Clara Zachanassian bietet 1 Milliarde, wenn ihr das Unrecht wieder gut macht, das Frau Zachanassian in Güllen angetan wurde. Herr Ill, darf ich bitten? Was wollen Sie von mir? Treten Sie vor, Herr Ill. Bitte? Es war im Jahre 1910. Ich war Oberrichter in Güllen und hatte eine Vaterschaftsklage zu behandeln. Clara Zachanassian, damals Clara Wäscher, klagte Sie, Herr Ill, an, der Vater Ihres Kindes zu sein. Sie bestritten damals die Vaterschaft, Herr Ill. Sie hatten 2 Zeugen mitgebracht. Tja, alte Geschichten. Ich war jung und unbesonnen. Führt die beiden vor. Wir sind zur Stelle. Wir sind zur Stelle. Erkennen Sie die beiden, Herr Ill? Ich kenne sie nicht. Wir haben uns verändert. Wir haben uns verändert. Nennt euren Namen. Jakob Hühnlein. Ludwig Spar. Nun, Herr Ill? Ich weiß nichts von Ihnen. Jakob Hühnlein und Ludwig Spar, kennt ihr Herrn Ill? Wir sind blind. Wir sind blind. Kennt ihr ihn an seiner Stimme? An seiner Stimme. An seiner Stimme. 1910 war ich der Richter und ihr die Zeugen. Was habt ihr geschworen vor dem Gericht zu Güllen, Ludwig Spar und Jakob Hühnlein? Wir seien auch mit Clara gegangen. Auch mit Clara gegangen. So habt ihr vor mir geschworen, vor dem Gericht vor Gott. War dies die Wahrheit? Wir haben falsch geschworen. Falsch geschworen. Warum, Ludwig Spar und Jakob Hühnlein? Ill hat uns bestochen. Bestochen? Womit? Mit einem Liter Schnaps. Schnaps. Erzählt nun, was ich mit euch getan habe. Erzählt es. Die Dame ließ uns suchen. Clara Zachanassian ließ euch suchen. In der ganzen Welt. Jakob Hühnlein war nach Kanada ausgewandert und Ludwig Spann nach Australien. Aber sie fand euch. Was hat sie dann mit euch getan? Wir sind blind. Blind. Geblendet. Geblendet. Dies ist die Geschichte. Ein Richter, ein Angeklagter, 2 falsche Zeugen, ein Fehlurteil im Jahre 1910. Ist es nicht so, Klägerin? Es ist so. Verjährt. Alles verjährt. Verjährt. Eine alte, verrückte Geschichte. Was geschah mit dem Kind, Klägerin? Es lebte 1 Jahr. Was geschah mit Ihnen? Ich wurde eine Dirne. Weshalb? Das Urteil des Gerichts machte mich dazu. Und nun wollen Sie Gerechtigkeit, Clara Zachanassian. Ich kann sie mir leisten. 1 Milliarde für Güllen, wenn jemand Alfred Ill tötet.